Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 271 an Schiller, Sonntag, den 29. Januar 1797. Wenigstens soll heute Abend Ihnen ein eilfertiges Blatt gewidmet sein, damit Sie doch im Allgemeinen erfahren, wie es mit mir steht. Ich habe diese Woche einige bedeutende Kontrakte zustande gebracht. Erstlich habe ich Demoiselle Jagemann für den hiesigen Hof und das Theater gewonnen. Sie ist als Hofsängerin angenommen und wird in den Opern manchmal singen, wodurch denn unsere Bühne ein ganz neues Leben erhält. Ferner habe ich auch mein episches Gedicht verhandelt, wobei sich einige artige Begebenheiten ereignet haben. Dass bei solchen Umständen an keine ästhetische Stimmung zu denken ist, lässt sich leicht begreifen. Indessen schließen sich die Farbentafeln immer besser aneinander und in Betrachtung organischer Naturen bin ich auch nicht müßig gewesen. Es leuchten mir in diesen langen Nächten ganz sonderbare Lichter. Ich hoffe, es sollen keine Irrwische sein. Ihre Farbenbeobachtung mit dem gelben Glase ist sehr artig. Ich glaube, dass ich diesen Fall unter ein mir schon bekanntes Phänomen subsumieren kann, doch bin ich neugierig, bei Ihnen gerade den Punkt zu sehen, auf welchem es beobachtet worden. Grüßen Sie doch Humboldt vielmals und bitten um Vergebung, dass ich die auf Italien sich beziehenden Bücher noch nicht geschickt. Mittwoch soll etwas kommen. Von xenialischen Dingen habe ich die Zeit nichts gehört. In der Welt, in der ich lebe, klingt nichts Literarisches weder vor noch nach. Der Moment des Anschlagens ist der einzige, der bemerkt wird. In kurzem wird sich zeigen, ob ich auf längere Zeit zu Ihnen kommen kann oder ob ich nochmals nur eine augenblickliche Visite machen werde. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie, was Sie umgibt, und halten sich zum Wallenstein, so viel nur immer möglich ist. Geht.